Vorweg stell ich mal klar, dass ihr keine Hass, die ansinge. Denn ich weiß ja aus Rundfunk und Fern, das sind alles Kriegsflüchtlinge. Keine Sozialschmarotzer, Berichterstattung ganz objektiv. Alles andere nur rechte Hetze, unrecht spekulativ. Aus manchmal 15 Nationen schwimmen hinein in unser Land. Eine echte Kulturbereicherung, das hab ich selbst erkannt. Gut ausgebildete Fachkräfte, vom Arzt bis Ingenieur. Doch ein wertschaftlicher Mann ist für mich kein Flüchtling, sondern Deserteur. Wären unsere Großeltern damals auch fortgerannt, es stünde heute noch kein Stein auf dem anderen. Ihr Kampf war aus jedem Stand. In dieser wunderschönen Republik ist ein jeder gern willkommen. Da wird nicht lange nachgefragt, mit auf den Armen bist du aufgenommen. Im Paradies, wo Milch und Honig fließen, da ist die Verlockung groß. Der Kapitän nimmt auch dich auf seinen Schoß, denn deine Liebe ist grenzenlos. In Regionen Afrika, das sind Seuchen und Hungersnot. Dort hockt der schwarze Staat in die Steppe, einfach um ist mausetot. Der Neger hat bis heute nicht geschafft, sich und seinen Stamm zu ernähren. Und zu allem Überfluss sind sie sich wie die Karnickel am Vermehren. Das macht die Lage nicht grad besser, ist vielleicht einer biblischen Plage. Hat Gott etwa diesen Kontinent verlassen? Stellt sich für mich die Frage. In dieser wunderschönen Republik ist ein jeder gern willkommen. Da wird nicht lange nachgefragt, mit offenen Armen bist du aufgenommen. Im Paradies, wo Milch und Honig fließen, da ist die Verlockung groß. Der Kampfschlag wirft um sich mit unserem Moos. Da ist er wirklich total hemmungslos. Motorisierte Familienclan, der reist aus Südosteuropa. Aus Serbien, Bosnien, Mazedonien, da war früher auch schon mal mein Opa. Ja, dieses fahrende Volk ist ja auch überall sehr gern gesehen. Deshalb sagt man doch in keinem Land Frieden gerne auf Wiedersehen. Wohnwagenkonvois durchqueren die Nation. Wie ein Manöver, es gleicht einer Invasion. In dieser wunderschönen Republik ist ein jeder gern willkommen. Da wird nicht lange nachgefragt, mit offenen Armen bist du aufgenommen. Im Paradies, wo Milch und Honig fließen, da ist die Verlockung groß. Der Kapitän nimmt auch dich auf seinen Schoß, denn deine Liebe ist grenzenlos. Habrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Mann und du machen, gib mir Money, Mann. Ha brrrr, ba, ba, bu. Ha du, bu, gu, du, mi, du, bu.